Deutschlandfunk. Das Feature. Schon Aufnahme. Wir werden hier eingespielt. Das ist ein Viertel Liter geschlagener Rahmen. Ein Viertel Liter geschlagener Rahmen. Ich bin ein Rahmen. Ich bin ein Rahmen. Wir hatten, wie ich glaube, mehr als 20 Radio. In jedes Zimmer war immer ein Radio und waren immer alles an. Mit der Wiedersehen. Er hat immer mit dem Radio gespielt. Desde que conocí a Fostel, toda mi vida se desenvuelve alrededor de Fluxus. Seit ich Fostel kennenlernte, hat sich ja mein ganzes Leben Fluxus-mäßig entwickelt. Fostel hat immer gesagt, dass ich eine Fluxus-Tochter bin. Sagen Sie mal, wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Nein. Ich bin die Witwe von Fostel aus dem Museum Fostel in Malpartida. Viva Fluxus. Mein Leben mit Fostel. Feature de Collage von Rilo Schmielortz. Agradecer a todos ustedes la presencia y además contamos esta noche con Mercedes, como siempre. September 2014. Fluxus-Konzert im MVM, Museo Fostel Malpartida. Josefa Cortés, Direktorin des Museums, begrüßt Mercedes Fostel. 81 Jahre, immer noch pechschwarze Haare, immer noch eine attraktive Erscheinung. Seit dem Tod ihres Mannes, Wolf Fostel, im Jahre 1998, künstlerische Leiterin des MVM. Das Museumsgelände umfasst mehrere Backsteingebäude, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts als Wollwäscherei dienten. 1976 hatten Wolf und Mercedes Fostel begonnen, diesen magischen Ort in ein Fluxusmuseum zu verwandeln. Malpartida ist ein knapp 5000 Seelen zählendes Dorf in der spanischen Extremadura, 15 Autominuten von der Provinzhauptstadt Cáceres entfernt. Das Museum liegt außerhalb des Dorfes, mitten in einer bizarren Mondlandschaft, Los Barruecos. Überall, wie hingeworfen, riesige, glattgewaschene, abgerundete Granitfelsbrocken, manche verziert mit Storchennestern. Dazwischen kleine Seen und viel karge, im Sommer gelb verbrannte Freiflächen. Der Horizont hängt tief, das Licht ist klar und malt am frühen Morgen und am Abend die unglaublichsten Farben ans Firmament. Eine ideale Szenerie für Fostel-Skulpturen. Mitten in der Landschaft sein einbetonierter Cadillac und im Hof des Museums eine Flugzeugskulptur, in der sich längst Störche eingenistet haben. Alles ist Fluxus. Kunst gleich Leben. Kunst gleich Leben. Leben gleich Leben. Kunst gleich Leben. Kunst gleich Leben. Gleich Leben. Fluxus. Fluxus. Fluxus, Fluxus, Fluxus, Fluxus, Fluxus. Also komm. Mai 2014. Zentrum für Kunst und Medien ZKM Karlsruhe. Die Ausstellung der drei Pioniere der Happening- und Fluxusbewegung Beuys, Brock, Fostel wird eröffnet. Sehr herzlich. Im Rahmen der Vorbereitung zur Ausstellung Beuys, Brock, Fostel haben wir ein fantastisches Werk für die Sammlung des ZKM erwerben können. Eine ganz frühe Arbeit von Wolf Fostel, Transmigration, eine der ersten Arbeiten, in der Gino Di Maggio, italienischer Fluxus-Sammler und Kurator vieler Happenings und außerdem ein alter und enger Freund der Fostels. Einen großen Teil seiner Sammlung hat er dem Museum in Malpartida geschenkt. Positivo, positivo, positivo. Molto particolare lo spazio, quindi si presta a fare degli allestimenti magnifici. Ginos Leihgabe für die Karlsruher Ausstellung La Quinta del Sordo, das Haus des Tauben, ist eine Art Höhle. Der Titel ist eine Anspielung auf die schwarzen Bilder des spanischen Malers Francisco de Goya. La Quinta del Sordo war Fostels Beitrag zur Documenta 6, 1977. Diese Arbeit ist ein Element einer mehrteiligen Installation, die im ZKM erstmals komplett gezeigt wird. Dann sehen wir einen Original-Starfighter. Der Starfighter war das Flugzeug 1968. Er hatte eigentlich keinen Konkurrenten. Ja. Es gab in der Sowjetunion kein Flugzeug, was ihm ebenbürtig war. Der Starfighter war eine bemannte Rakete. Also so wie er hier hängt, ist es ein schönes Flugzeug, ein schönes Gerät. Es strahlt Kraft aus und faszinierende Technik. Der Starfighter, den Vostell damals auf dem Dach des Fridericianums platzieren wollte, wurde seinerzeit nicht genehmigt. Und Vostells bissiger Kommentar zur Starfighter-Affäre drang somit nicht an die Öffentlichkeit. Das schöne Flugzeug hatte sich nämlich längst als höchst unsicheres Gerät entpuppt. Allein 1965 war es in der Bundesrepublik 27 Mal abgestürzt. Trotzdem hatte Verteidigungsminister Franz Josef Strauß den Starfighter weiterhin in großer Stückzahl für die Bundeswehr eingekauft. Es herrschte Kalter Krieg. Und jetzt sehen wir den Schlauch, der am Tank festgemacht ist, der hier zu dieser künstlichen Höhle führt. Ja. Gehen wir mal rein. Hier sind also ca. 3 cm Wasser. Und dieses Wasser steht symbolisch für Kerosin, für Ölgemisch von diesem Starfighter. Er steht auch für Absturz, für Tod, für Krieg. Wenn Sie hier hinschauen, da sehen Sie Bilder von Vostell, die sich mit Krieg beschäftigen. Die eingelassenen Monitore zeigen Ihnen aktuell Filme über Krieg. Die ganze Höhle ist ein bisschen angelehnt an prähistorische Höhlen und man hat diese Höhlen dann aufgefunden und hat sie begangen. Und ähnlich soll das der Besucher hier machen. Ja, er soll sich Gummistiefel ansehen, eine Taschenlampe und dann diese Höhle begehen. Sie hat Atmosphäre. Ja, ich finde es ganz toll. Ja, das war's. Wir waren ein gutes Team, nicht nur was die Materialbeschaffung anging. Um so große Sachen wie Flugzeuge und Autos kümmerte sich Vostell erstmal allein. Er ging dann schon mal zum Schrottplatz und guckte. Aber dann sagte er, Mercedes, nein, Merce, er nannte mich immer Merce, ich will ein Auto kaufen. Und dann gingen wir immer zusammen los. Für die Installation in Karlsruhe hat das ZKM einen ausrangierten Starfighter organisiert, der dort unter dem Dach der alten Munitionshalle schwebt. Aber Vostell verbaute für andere Skulpturen mehr als nur ein Flugzeug. Nach der Wende kannten wir jemanden aus dem Checkpoint Charlie Museum und mit dieser Person sind wir dann nach Dresden gefahren, wo die Russen ihr ganzes Kriegsmaterial verhökerten. Wir kamen in eine riesige Halle und da wurden die Flugzeuge in Teile zerlegt. Vostell hat 3 Teile gekauft. Aber er wollte noch ein ganzes Flugzeug. Dann haben wir uns noch die Panzer angesehen und noch einen Panzer gekauft. Die Russen haben uns das super billig verkauft. Aber hinterher, der Transport zum Atelier von Vostell hat uns wirklich ein Vermögen gekostet. Pero más difícil fue comprar un vibrador. Necesitaba ponerle en esa obra un vibrador. Y claro, tenía que ir a una de esas tiendas eróticas que venden esas cosas. Ein anderes Mal brauchte er einen Vibrator für eine Arbeit. Das war auch nicht so einfach. Ich war nie vorher in so einem Erotikshop gewesen. Dann fragte die Verkäuferin, was ich für einen wollte. Darauf ich, na, den größten, den Sie haben. Las obras de Vostell. In allen Arbeiten von Vostell, egal ob es Bilder sind oder Konzerte oder Happenings, gibt es diesen Kontrast. Erotik und Gewalt. Immer. Éramos dos personas de una educación muy distinta. Veníamos de dos países que en aquel tiempo eran muy distintos. Wir kamen aus zwei verschiedenen Welten und hatten eine völlig unterschiedliche Erziehung. Ich war auf einer Nonnenschule gewesen. Meine Eltern waren nicht sehr religiös, aber die Nonnenschule war damals die beste Schule in Cáceres. Hinzu kam die Diktatur. Man durfte nicht das machen, was man wollte. Ich war so erzogen. Fostel kam aus einer komplett anderen Erziehung, freiheitlicher. Fostel war 12 Jahre alt, als der Krieg zu Ende ging. Also seine Jugend war schon viel freier. Als ich Fostel kennengelernt habe in Guadalupe, es war für mich natürlich eine Sensation, ein Ausländer aus Deutschland, gerade aus Deutschland, dass wir Deutschland in dieser Zeit sehr geliebt haben. Ja, weil man sah, dass es ein wunderbares Land war. Das war die Wirtschaftswunder. Und es war alles da und Spanien war ein armes Land. Guadalupe, eine 2000-Seelen-Gemeinde versteckt in den Bergen von Extremadura. Mitten im Ort, wie eine Festung, das imposante königliche Kloster der Jungfrau von Guadalupe. Mercedes war im September 1957 zusammen mit einer Freundin aus Cáceres hierher gekommen, um ihren Dienst als Grundschullehrerin anzutreten. Im Sommer 2014 fährt Mercedes noch einmal an den Ort, an dem sie Fostel kennenlernte. Das ist doch Luxus pur. Dieses unglaublich große Kloster mitten auf dem Dorfplatz. Das gibt es doch nirgends. Komm, wir gehen in die Cafeteria, wo ich Fostel kennengelernt habe. Genau gegenüber hatte Fostel sein Atelier. Das Licht, die Farben und die Natur, das alles hat ihn inspiriert zu diesen Bildern mit den kräftigen Farben. Deswegen heißen sie ja auch Guadalupe. Erst später kriegte ich dann mit, dass er vorher schon ganz andere Sachen gemalt hatte. Und da habe ich mir gedacht, na klar, er wollte mir hier erst einmal zeigen, dass er auch wirklich malen konnte. Was anderes hätte ich damals auch noch nicht verstehen können. Pues yo pensé, claro, aquí se puso a pintar así para enseñarme que sabía pintar, porque los otros yo no lo hubiera comprendido. Als ich die Meeting gesprochen habe, habe ich gemerkt, das war ein Künstler, das für mich ganz anderes Mensch war, alles, was ich in Spanien kannte. Ich hatte von Kunst keine Ahnung, hatte mit Kunst nichts zu tun gehabt. Bevor ich nach Guadalupe gegangen bin, hatte ich natürlich so eine Collage gemacht, nicht? Plakate aus der Straße rausgerissen. Peu après son décollage, en superconstellation tombe et s'engloutit dans la rivière Chanon. Angeregt durch eine Reportage im Figaro vom 6. September 1954 begann für mich das Interesse an der Realität, an den komplexen Phänomenen der Zeit und der Umgebung, in der ich lebte. Decollage. Losmachen von geleimtem Start. Aufsteigen eines Flugzeugs. Decollage. Trennen. Weggehen, sterben. Abkratzen. Mobile Collage ist Decollage. Mobile Collage ist Decollage. Wenn ich hoch zu ihm ging, hat mich am allerwenigsten interessiert, was er gerade malte. Da war nur noch knisternde Erotik zwischen uns. Naja, am Anfang war das so ein netter Zeitvertreib, eine Liebelei. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber als wir dann zusammen im Bus nach Cáceres gefahren sind, haben wir Hochzeitspläne geschmiedet. Eltern kennenlernen und so. Wir sind uns im April zum ersten Mal begegnet und Anfang Juli waren wir schon in Cáceres. Im September ist Fostel nach Köln, um die Papiere für die Hochzeit zu besorgen und eine Wohnung für uns zu finden. Dann kam er im Dezember zurück nach Cáceres und im Januar haben wir geheiratet. Das ging alles ganz schön schnell. Als ich nach Köln gekommen bin mit Fostel, dann sind wir direkt in sein Atelier, haben wir alle Bilder, die ganze Serie von Guadalupe und Transmigration, direkt geschenkt. Sagte, das sind für dich, das ist deine Sammlung. Du fängst die Vorstellsammlung an mit diesen Bildern. Und diese ganzen Bilder habe ich bei mir immer aufbewahren als Liebesbriefe von Vostell. Guadalupe hängt noch heute in Mercedes Schlafzimmer, ihrem erotischen Kabinett. Zusammen mit Vostells wunderbarsten, feinstrichigen, zärtlichen Aktzeichnungen. Guadalupe, das sind kräftige, lichte Farbflächen, sachlich gegeneinander gesetzt. Aus dem Bildzentrum, wie aus einer Strudelbewegung, erscheinen die klaren, hellen Gesichter von Mann und Frau. Einander zugewandt. Die Lippen scheinen sich zu berühren. Transmigration zeigt vor einem hellen Horizont ein graues, mächtiges Vehikel, das sich von links nach rechts zu schieben scheint. Darunter eine fast schwarze Fläche mit übermalten, dekollagierten Elementen. Im unteren rechten Bildviertel gibt es ein kleines Loch in der Leinwand und man sieht das Flimmern eines Fernsehers. Der Kreuzgang des königlichen Klosters von Guadalupe ist ein architektonisches Kleinod. In der Mitte ein schöner Garten mit Springbrunnen. An den Wänden großformatige Gemälde, Heilige und Mönche, spirituelle Szenen. In einer Ecke steht der Sarkophag des Klosterbruders El Chato. Hier habe ich damals El Chato auf die Nase geküsst. Und am nächsten Tag habe ich meinen Ehemann kennengelernt. Sagen Sie mal, wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Nein. Ich bin die Witwe von Fostel, vom Museo Fostel in Malpartida. Also das ist doch immer dasselbe. Ich muss erst Fostel erwähnen, sonst kennt mich niemand. Was für ein Elend. Die Frauen der Künstler kennt man einfach nicht. Da kann ich noch so viel machen. Es ist nie genug. Aber ich habe da keine Komplexe. Im Grunde ist mir das doch egal. Alles für die Firma, alles bitte sehr. Meine blonde Freizeit existiert nicht mehr. Das Wirtschaftswesen in der Bundesrepublik stand in diesem Jahr weiter im Zeichen der Aber in dieser Zeit, 1959, als ich nach Deutschland gegangen bin, das war in Deutschland ein ganz wunderbares Land. Statt 4,20 Mark kostet der US-Dollar seither nur noch 4 Mark. Und außerdem, das war, alle Leute haben gut gelebt, weil alles, es war sehr viel Arbeit. Der Wohnungsbau in der Bundesrepublik machte die kamen auch die Gastarbeiter aus Spanien und Deutschland war ein ganz aus ökonomischer Sicht ein sehr gutes Land. Ja. Spanien war ein armes Land und außerdem keine Freiheit. Wir hatten noch Franco, die Diktatur, und in Deutschland war keine Diktatur. Und diese Freiheit in Deutschland hat mich das unglaublich fasziniert. Alles gebe ich ihr, Firma für dich werde ich. Lebe ich und sterb ich, denn der Chef der Firma, ja, der dankt es mir. Claro, pero después empezaba el grupo de los artistas Fluxus. Als dann diese Künstlergruppe mit Fluxus begann, habe ich gesehen, dass die Künstler diesen Konsum und diesen Luxus kritisierten. Ich habe nichts gesagt, aber erstmal habe ich mich gefragt, warum sind sie denn dagegen? In Spanien haben wir nichts. Hier haben sie alles und sind dagegen? Wollen sie so arm sein wie in Spanien? Das habe ich erst gar nicht verstanden. Aber dann, Schritt für Schritt, habe ich kapiert, worum es ging. Fluxus. Alles wird fließend. Kunst ist nicht länger ein Objekt der Begierde, sondern wird Aktion, Gesellschaftskritik. Mitten im Leben, nicht im Museum. Und das Publikum wird zum Mitproduzierenden. Es war für mich nicht mehr neu. Ich dachte, ich kenne schon das von Forstel. Ich hatte mich schon erzählt, weil ich unterwegs viel erzählt hatte. Ne? Die waren sehr lang unterwegs. Du weißt, wir sind mit den Zügen gefahren und die Züge früher in Spanien waren sehr langsam. Und dann waren wir einen ganzen Monat in Paris. Wir gingen in Galerien, Museen, natürlich auch in den Louvre. Forstel war ein ausgezeichneter Lehrer. Er ging mit mir in den Louvre und wir preschten überall durch wie ein geölter Blitz. Er kannte ja schon alles. Aber so hat er Neugier bei mir geweckt. Und dann bin ich am nächsten Tag nochmal alleine gegangen. Ja, das konnte er gut. Neugier wecken. Ich habe nie gefragt, ich habe Forstel nie gefragt, was das bedeutet, warum machst du das, warum machst du das. Meine Art war, von selber zu entdecken und zu erfahren und zu raten, was ich damit machen wollte. Happening ist Ausdruck und Sensibilisierung der Erfahrung mit der widersinnigen Wirklichkeit. Happening hat sich in Revolte aufgelöst. Happening will Mitproduzierende. City Rama 1. 26 Stellen in Köln. Permanente realistische Demonstration. Mauern und Abrisse in Köln, gefunden von und ausgewählt von Wolf Forstel, 1958 bis 1961. Galerie Schwarz lädt sie ein zur Besichtigung in den Kölner Straßen, bis die Formen zerfallen oder entfernt werden. 15.09.1961. Sehr happy, dass ich es auch mitgemacht habe. Es war 61, da ich war nicht mal ein Jahr alt. Ja. Dann ging ich mit dem Kinderwagen die ganze Zeit und mit solchen Hochschuhen, wie ich das immer gehabt habe, Hochschuhen. Ja. Forstel hat Zettel verteilt, was man machen sollte. No? Gehen Sie und sehen Sie. 1. Ruine Maximinenstraße, Eingang Domstraße. 2. Ruine Maximinenstraße, Eingang Domstraße. 3. Ruine Maximinenstraße, Eingang Domstraße. Und dann sind wir in eine Ruine gegangen von Köln. Da musste man auch urinieren in diese Ruinen, ja. Aber da habe ich mich nicht getraut, das war immer noch so grün. Domstraße 21. Urinieren Sie im Trümmergrundstück und denken Sie an Ihre besten Freunde. 26. Limburger Straße 15. Gehen Sie von dort aus in einen Waschsalon und fragen Sie, in welchem Jahr wir leben. Schauen Sie dann eine Stunde ununterbrochen auf die Auslagen eines Wurstwarengeschäftes. Also Flussus und Happening haben sie ohne Geld alles gemacht. Sie haben keinen Pfennig genommen für die Konzerte und Happening wurde alles nicht bezahlt. Und außerdem, die Künstler haben sie sehr, sehr einfach gelebt, in einem Atelier ohne alles, und ganz einfach, und dann brauchten sie nicht so viel Geld. Forstel hat einen großen Vorteil, es war ein sehr guter Grafiker, ne? Und konnte, wenn er Geld brauchte, konnte direkt Arbeit bekommen. Aber ich habe so gelebt, einmal hatten Geld, einmal nicht. In den ersten Kölner Jahren leben Mercedes und Wolf Forstel am Eigelstein. In Eigelstein war eine ganz moderne, neue Wohnung. Mit zwei Zimmer, Schlafzimmer und Wohnzimmer, Küche, alles mit großen Fenstern an der Straße, ganz hell. Als der David geboren ist, Forstel hatte sonst in einem von den Zimmern sein Atelier gebaut. Und dann hatte Schlafzimmer, Wohnzimmer und Kinderzimmer alle im selben Zimmer. Schließlich mietet Forstel ein Atelier in der Spichernstraße. Und die junge Familie entschließt sich, die bürgerliche Wohnung aufzugeben und ganz ins Atelier zu ziehen. Nicht nur wegen unserer Geschmack, dass ich auch gemerkt habe, das war so bürgerlich. Hatten wir auch kein Geld. Das war künstlerisch natürlich. Es waren zwei große Zimmer. Den Salon war für Forstel Atelier und das andere war wie das Schlafzimmer, Wohnzimmer, Davidzimmer und alles. Ja. Kamen die Künstler aus New York, die Fluxus-Leute, haben sie auch ein paar Tage gewohnt. Eines im Atelier, andere bei uns. Also es war wirklich Kunst gleich Leben, Leben gleich Kunst. Es waren die ersten Jahre, es waren wirklich ganz schwierige Jahre, ein Durcheinander, interessant, aber chaotisch auch, ja. Mhm. meine Liebe für Forstel war so stark, dass ich auch alles für ihn getan habe. Ja? Auch wenn das vielleicht für mich ungemütlich war. Und es waren diese Jahre sehr lebendig, die Künstler aus New York zu uns und so. Und es war für mich natürlich schwer, aber deutsche Sprache konnte ich nicht. Und dann kamen auch New York und haben sie noch Englisch geredet. Nicht? Das war nur schlimm, Deutsch nicht gut, Englisch gar nicht. Ja? Und das Kind, das auch ein sehr lebendiges Kind war. Nicht? Meine hispanische Temperament hat alles vertragen können. Hablamos español, hemos dicho. No has dicho que íbamos a hablar español. Hast du nicht gesagt, wir sprechen heute Spanisch? Español, venga, hoy español. Mercedes ist erschöpft. Ya estoy cansada. Desde que conocí a Forstel, toda mi vida se desenvuelve alrededor de Fluxus. Forstel hat immer gesagt, ich bin eine Fluxus-Tochter. Und das stimmt. Also Fluxus, da ist ja Perfektion nicht das Wichtigste. Und das finde ich gut. Fluxus ist ese estilo de arte que no es la perfección lo más importante. Pues eso es Fluxus. No tiene que ser precisamente bonita. Fluxus muss auch nicht schön sein. Die Bedeutung ist das Entscheidende. Für mich ist das Wichtigste, dass der Künstler das Verdeckte zeigt, was die Leute nicht sehen. Und das ist nichts Schönes. Die Leute schauen weg, sie wollen es nicht sehen. Aber das ist, was die Künstler malen. Sie machen das Unsichtbare sichtbar. Das habe ich ganz früh in den Bildern von Forstel gesehen. Ich kann es nicht erklären, aber ich kann es empfinden. Nach 10 bewegten Fluxus-Jahren in Köln ziehen Wolf, Mercedes und die beiden Söhne David und Raphael 1971 nach West-Berlin. Berlin wird für die nächsten 30 Jahre ihr Standort, unterbrochen von Reisen in die ganze Welt und kürzeren und längeren Spanienaufenthalten, um das Museumsprojekt voranzutreiben. Eine ständige Transmigration. Una vez dijo Forstel, ¿sabes que lo que más me gusta es estar en el camino? Forstel sagte einmal, am liebsten ist er unterwegs. Klar, unterwegs hat man keine Probleme, außer man gerät in ein Unwetter. Wenn wir wieder in Deutschland waren, dann waren da alle deutschen Probleme. Und wenn wir nach Spanien kamen, die spanischen Probleme. Er wollte immer mit dem Auto nach Spanien fahren. Irgendwie sind wir zwar als Team gefahren, aber ich habe gebremst und er hat immer Gas gegeben. Yo frenaba siempre un poco y él aceleraba. Nach Forstels Tod 1998 geht Mercedes nach Malpartida und schreibt ein Buch über ihr Leben mit Forstel. Dieses Buch zu schreiben hat mir das Leben gerettet. Ein Leben ohne Forstel, das hätte ich nicht ausgehalten. Zurzeit sitzt sie an einem Buch über die Geschichte des Museums. Wenn es keinen Termin im Museum gibt, arbeitet sie in ihrem Büro zu Hause. Gerade ist eine Forstel-Ausstellung in Vorbereitung, die im nächsten Jahr in Lissabon stattfinden soll. Am späten Vormittag bringt der Architekt die Entwürfe für den Erweiterungsbau des Museums. Man muss immer wieder kämpfen, um das zu behalten. Alles ist fertig, alles ist gut, es läuft von selbst. Nein, es muss immer überall dabei sein. Und heute, 2014, es gibt noch Probleme, dass ich lösen muss. Weil das Reisen beschwerlich geworden ist, lebt Mercedes heute die meiste Zeit in Malpartida, in ihrem riesigen Palacio Topete, einem alten Gemäuer aus dem 18. Jahrhundert, das beide einst als Ruine erworben und über die Jahre restauriert und renoviert haben. Innen ein lebendiges Fluxus-Environment. Environment, Umgebung, meint eine gestaltete Umweltszene, die durch Objekte ein räumliches Bild gibt, nähert sich dem Theater, einer stummen Szene sozusagen. Kein Raum ohne Forstel. In seinem alten Zeichenatelier quillt der Arbeitstisch über von Stiften und Pastellkreiden, daneben die Staffelei, ein Radio und noch eins, als sei der Meister nur mal kurz rausgegangen. Sie Das Radio war zum Beispiel im Haus in Spanien, weil es sehr groß ist und zwei Etagen hat und das, sein Atelier ist ganz nach hinten. Da hatten wir, ich glaube, mehr als 20 Radio. In jedem Zimmer war immer ein Radio und waren immer alles an. Drücken Sie beim Hören die Schaltknöpfe Ihres Radios. Und das Radio war in das Leben von Vostell immer dabei. Er hat immer mit dem Radio gespielt und das Radio war sehr, sehr, sehr, sehr wichtig. Er hat immer wieder das Radio in seine Werke integriert, so oder so, mit Musik oder mit dem Apparat, nicht? Es war immer dabei. Alte Radios, nicht? Hat immer alte Radio gesucht, überall, wo wir waren, nicht? Ja, ich bin ein Radio. 1969 das Radio-Happening 100 Mal hören und spielen. Vostell dekollagiert das Medium. Produziert wird es vom literarischen Studio des WDR. Im Studio, neben geladenen Gästen, auch Vostell und sein Redakteur Peter Fecke. Sie nehmen Telefonate der Zuhörer an. Es gibt die absurdesten Spielanweisungen. Ja, hört mal, was macht ihr denn da? Die Leute fragen uns alle, ob wir verrückt seien. Und es war so, das war wirklich ein Skandal, es war sehr interessant, dass man das Radio das assistiert hat, das kann ich heute noch nicht verstehen, es war viel progressiver als heute. Also Ihr Anruf hat dazu beigetragen, die zweite Sendung. Ja, das geht noch bis 10 Uhr Rufen weiter. Sie die Störungsstelle des NDR Hamburg an. Rufnummer 04. Bitte Gespräche annehmen. Im großen Essraum des Palacio ist die lange Tafel zu einem Environment mit Objekten und Fundstücken gedeckt. Bemalte Fächer, Schildkröten aus Ton, kleine Musikinstrumente, afrikanische Skulpturen. Auf einer Anrichte noch ein Radio. An den Wänden Zeichnungen, Dekollagen, Objektbilder. Zwei nackte Körper, ineinander verschlungen, mit Gasmasken über den Gesichtern. Klar, das ist immer der Kontrast, nicht? Waren erotische Formen und brutale Gewalt, beide zusammen. Ich fühle mich nicht alleine, weil die Bilder, die sagen mir immer so viel. Ich bin in konstante Konversation. Und das ist zum Beispiel ein Problem, wenn ich in ein Hotel gehe. Dann fühle ich mich wirklich alleine. Aber hier in dieser Haus fühle ich mich nicht alleine. Aber die Bilder sind mehr als Erinnerung. Das ist Kunst, ne? Ich sage es dir, ich kann mich nicht langweilen. Ich habe viele Rollen gespielt und Vostell war für mich auch viele Sachen. Ich war wie ein Vater, weil ich habe viel von ihm gelernt, ne? Ich war wie ein Bruder, weil ich hatte nur einen kleinen Bruder, als ich ihn gelernt habe. Du weißt, alle Mädchen wollen einen Bruder haben. Ja. Und es war mein Sohn auch, war manchmal wie ein Kind. Es war mein Mann, es war mein Geliebte, es war alles. Vostell war für mich alles, also ich brauchte nichts anderes. Nicht? Weil mein Leben war überfüllt mit Vostell, ja. Er hat immer alle Leute gesagt, alle, was er mache, mache nur für seine Frau. Er wollte beweisen, deshalb hat er gesagt, ich mache alles wie meine Frau. Das Unkontrollierbares gehört zwar zum Leben. Spontanität und Tumult manchmal auch, aber Hass erfüllt war er noch nie. Es war so eine realistische Person mehr als... Ich war auch nicht intellektuell, nicht? Es war Muse, aber... Als Muse. Er hatte natürlich auch ich hatte andere Musen. Andere Musen, andere Frauen. In den 60er Jahren hat mich als Modell nicht gebraucht. Aber in den 70er Jahren, als wir nach Berlin gegangen sind, hatte er Lust zu malen und zeichnen und hat mich sehr oft gezeichnet und gemalt. Aber dann mit der Zeit hat auch andere Frauen alleine auch gebraucht und zum Zeichnen, ja. Jemand hat vor einigen Tagen gesagt, da ist die Gala von Vostell Wien. Gut, ja, vielleicht, ja, Wien ist die Gala. Ich weiß es nicht. Und war Gala die Muse von Dalí, ja, er hat gesagt, es war seine Muse. Vielleicht hat Vostell auch gesagt, da ist seine Muse. Wien, weiß es nicht. Ich war zu viel. Muss es in die Frauen, dass nur das machen? Ich habe viele, vieles andere gemacht. Auf den Kleiderschränken in ihrem erotischen Kabinett ist eine Sammlung von Hüten aufgereiht. Aus Cordoba, aus Portugal. Torero-Kappen und auch Strohhüte mit bunten Bändern aus Extremadura. Típicos Extremadura, por ejemplo, el de Montehermoso, que es un sombrero que usaban las mujeres, que es de paja fina. Alto. Diese Strohhüte haben vorne einen Spiegel eingelassen, über der Stirn. Das hat eine erotische Bedeutung. Bei den jungen Mädchen war der Spiegel intakt. Die waren noch Jungfrauen. Aber bei den verheirateten Frauen war der Spiegel gebrochen. Da fällt mir eine Geschichte ein. Der Bürgermeister von Malpartida schenkte Dalí mal so einen Strohhut. Als er ihm die Bedeutung des Spiegels erklärte, sagte Dalí, ja, ja, dann kommt der Fustel und macht alle Spiegel kaputt. Maria José Tobar, eine attraktive Künstlerin um die 50. Sie könnte gut und gerne Mercedes Tochter sein. Kennengelernt haben sie sich vor 30 Jahren in Zamora. Wir waren in einer Cafeteria und da war sie. Sie hatte so einen kräftigen Körper, genauso wie es Fustel liebte. Er schaute sie unentwegt an und sagte, ich will sie kennenlernen. Fue muy exótico todo, porque no conocíamos el arte, yo no conocía el arte. Das war absolut exotisch. Ich wusste damals ja noch gar nicht, was Kunst eigentlich ist, also wirklich große Kunst. Wolf fragte gleich, ob wir uns treffen könnten. Ich sagte, na hör mal, ich kenne dich doch noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Dann sagte Wolf, aber ich habe mich in dich verliebt. Ich brauche dich, um zu malen. Naja, erst habe ich gedacht, der macht Witze, aber es war ernst. Man kann schon sagen, dass sie Fustels Lieblingsmuse war. Dann fuhr ich nach Malpartida und dann habe ich erlebt, was Kunst bedeutet. Wolf konnte an 6, 7 großen Formaten gleichzeitig arbeiten. Das war absolut faszinierend. Und ich saß nur da und fragte mich, wie ist es möglich, dass er das alles aus mir herausholt? Ja, es war eine Ehre. Das ist der größte Titel, den ich je bekommen habe. Muse von Wolf Fustel. Ich habe mich total in die Kunst hineinbegeben. Und das war gut so. Hätte ich einen anderen Beruf gehabt, hätten wir uns nicht verstanden. Eigentlich kann ich mir das auch gar nicht vorstellen. In den Fluxus-Konzerten, die Mercedes mitorganisiert, tritt sie auch als Interpretin auf, rezitiert Texte oder spielt typische spanische Instrumente. Hacía otras cosas, claro. A Fustel le gustaba meterme en los conciertos. In den Konzerten habe ich die Zambomba gespielt. Immer den gleichen Rhythmus, das hatte Fustel so vorgegeben. En los conciertos donde yo intervenía con tocando la zambomba, que es un instrumento. Die Zambomba ist ein Perkussionsinstrument, hat einen Bauch aus Keramik, ein bisschen wie ein Blumentopf. Die obere Fläche ist mit einem Fell bespannt und in der Mitte ist ein Holzstab eingelassen. Mit der feuchten Hand reibt man diesen Holzstab, ein Vorgang, der dem Masturbieren nicht unähnlich ist. So bringt man das Fell zum Schwingen. Esta vara, no moverla, se raspa, se rasca. En el concierto que realizó en Barcelona, en la Fundación Miró. In Barcelona machte er ein Konzert, das hieß Hommage an Garcia Lorca. Fostel trug einen schwarzen langen Mantel und da waren ganz viele Messer draufgenäht, mit der Spitze nach oben. Die Messer hatte ich an den Mantel genäht. Und während des Konzerts musste ich die Messer eins nach dem anderen vom Mantel abreißen und in Torferde stecken. Dann gab es da noch jede Menge Zitronen, denn das Ganze war eine Assoziation auf ein Gedicht von Lorca, das gerade von einem Flamenco-Sänger vorgetragen wurde. Asociación de la poesía que se estaba cantando de García de Lorca en ese momento en el concierto. Antonio Torres Herida, Sohn und Enkel von Camborios, geht zum Stierkampf nach Sevilla. Stahlblau glänzen seine Locken. Dann auf halber Wegesstrecke schnitt er rundliche Zitronen und bewarf damit das Wasser, bis das Wasser golden war. Und auf halber Wegesstrecke unter dunklen Ulmenästen fassten ihn im Polizeigriff 5 Mann Feldgendarmerie. 9 Uhr abends auf den Schlag führt man ihn in seine Zelle. Als die Feldgendarmen alle Limonade darauf tranken. Había el suelo, en el suelo había cristales y Fostel machacaba con un bastón. Auf dem Boden lagen Glasplatten und Fostel stocherte mit einem Gehstock auf den Platten rum, bis das Glas zersplitterte. Und das Ende war das Stärkste. Fostel schüttete einen Eimer mit Blut über einen leeren Stuhl. Das war so stark, dass die Leute nicht wagten zu applaudieren. Ich musste das Blut bei einem Metzger kaufen. Ich hatte zu ihm gesagt, Fostel, bitte kein Blut, das ist zu stark. Aber auch wenn ich ihm sowas sagte, hat er natürlich nicht auf mich gehört. Er hat mich beruhigt und gemeint, du wirst sehen, Merce, es wird alles gut sein. Und so war es ja dann auch. Gut, dass er nicht auf mich gehört hat. Ich sage ja immer Fostel, aber ich bin auch Fostel. Wenn die Leute glauben, es sei alles nur sein Verdienst, dann stimmt das nicht. Ich habe meinen Teil dazugegeben, ob ich nun vor oder hinter ihm war. Aber umgekehrt auch. Er hat auch viel für mich getan. Also das war nicht nur eine künstlerische Zusammenarbeit, das ging ja viel weiter. Ich denke oft, wenn die Leute sagen, dass ich in seinem Schatten stand, ja, ich stand in seinem Schatten. Aber Fostel stand auch in meinem Schatten. Ah! 2012 inszeniert Mercedes im Museum von Malpartida Fostels Fluxusoper Garten der Lüste, zusammen mit José Iches, dem sie die musikalische Leitung anvertraut. Fostel hatte diese Arbeit 1982 als radiophone Produktion für Radio Bremen realisiert. Szenisch war der Garten der Lüste noch nie in ganzer Länge aufgeführt worden. Also Weltpremiere. 5 Sängerinnen, ein Flamenco-Sänger, Live-Elektronik. Ein grandioses Spektakel vor großem Publikum. El Jardín de Delicia es un anti-Jardín. Es el Jardín de humano de los gritos. Der Garten der Lüste ist ein Anti-Garten. Ein Garten für die Schreie der Menschheit. Der Text ist erotisch und das Libretto umfasst genau 3 Sätze aus dem Hohen Lied Salomons. Mein Geliebter ruht wie ein Beutel mit Myrrhe an meiner Brust. Dem Riss eines Granatapfels gleicht deine Schläfe hinter dem Schleier. Deine Brüste sind wie 2 Kitzlein, wie die Zwillinge einer Gazelle. Es decir, el texto tiene importancia cuando se lee el texto. Der reine Text hat nur eine Bedeutung, wenn man ihn liest. Aber in der musikalischen Dekomposition verwandelt sich der Text in musikalisches Material. Die Silben verwandeln sich in Musik. Las sílabas se vuelven material musical. 2012 wäre Fostel 80 Jahre alt geworden und Fluxus 50. Und da habe ich mir gedacht, dass ich die Gelegenheit nutze, die beiden Geburtstage gleichzeitig zu begehen und die Fluxus-Oper zum ersten Mal in voller Länge mit allen vier Akten in Szene zu setzen. Porque la ópera se llama Ópera Fluxus. Por eso ahora es la primera vez que se va a poner completa con los cuatro actos. Yo no quería hacerlo ahora en un teatro. Ich wollte das Stück nicht in einem konventionellen Theater inszenieren. Es war meine Idee. Wir inszenieren in vier verschiedenen Räumen des Museums. Ich bitte Sie, sich Garten der Lüste als eine 120-minütige Oper ähnlich einer 20-spurigen Autobahn akustischer Natur vorzustellen, bei der im fließenden Verkehr 20 optisch-akustische Phänomene gleichzeitig ablaufen, sich überlagern, im Dialog miteinander korrespondieren und eine Polyphonie von Stimmen und Geräuschen neben elektronischen Klängen erzeugen. Zur Vielfalt der Klänge und Vokale gesellt sich die Polyphonie des Sehens und bildet trotz akustischer Panik einen Einklang im Polyklang. A ver, voy a buscar primero las faldas, porque otras cosas las tengo más guardadas, como el traje de boda y todo eso. Ich werde mal den Rock raussuchen, den finde ich gleich. Den langen, dunklen Seidenrock mit einer gestickten, erotischen Zeichnung. Ein Geschenk zum 20. Hochzeitstag. Was ich für eine Traumfigur hatte. So schlank war ich mal. Mercedes stöbert in den Schubladen einer Kommode. Hier bewahrt sie den Schmuck auf, den Fostel für sie entworfen hat. Aus feinem Golddraht zeichnete er das filigrane Profil seiner Liebsten, wiederholte das Motiv, entwickelte ein Netz aus goldenen Linien. Ein wunderschönes Collier. Mercedes klagt, dass sie diesen Schmuck kaum noch trage. Ich werde immer kleiner, ich schrumpfe. Und die Ohrringe hängen mir jetzt auf der Schulter, grässlich. Dezember 2014. Mercedes kommt nach Berlin. Verleihungsurkunde. In Anerkennung des Einsatzes für die Menschenrechte entschied sich die Jury, den Internationalen Menschenrechtspreis Dr. Rainer Hildebrand-Medaille an Wolf Fostel posthum. Heute trägt Mercedes zu ihrer schwarzen Garderobe Fostels Collier aus den feinen Goldfäden. Berlin, Jack von Charlie, den 10. Dezember 2014. Guten Abend, meine Damen und Herren, Fostel sagte immer, Menschenrechte sind Kunstwerke. Und dann, der Frieden ist der beste Kunstwerk. Vielen Dank. Manchmal habe ich gesagt, wohl, bitte, ich glaube, das ist nicht nötig, ja. Ich war in Situationen, schwierige Situationen. Ich musste Sachen machen, die mir auch nicht gefallen haben. Ich habe die Sache so schnell verstanden. Das, ich glaube, das war die große Qualität von mir. So schnell die Freiheit gelernt habe, das war ein Geheimnis bei mir. Und dann, meine Freundinnen von mir sagen, dass sie nicht heiraten wollten, weil sie die Freiheit nicht verlieren wollen. Da habe ich gesagt, bei mir war das Gegenteil. Ich habe die Freiheit bekommen, als ich Fostel geheiratet habe. Weil er in vielfacher und ungewöhnlicher Weise das Radio in seiner Gestaltung einbezieht. Er arbeitet mit elektroakustischen Mitteln, mit Geräusch und Schall in seinen Invasionen. Viva Fluxus. Mein Leben mit Fostel. Feature de Collage von Rilo Schmiorz. Es sprachen Gabriele Blum, Miriam Abbas, Christian Schmidt und Robert Meller. Ton: Andreas Stoffels. Klanggestaltung und Regie: Rilo Schmielorz. Redaktion: Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2015. Ich bin ein Radio.